Nachdem die Henkersknechte dem Manne Friedrich am Halse die Haare geschoren hatten, überblickte er noch einmal die Menschenmenge und erkannte am Horizonte die Berge des Odenwaldes mit der Bergstraße. Da sah er mich an und sprach: Ach Gott, Herr Pfarrer, dort drüben liegt ja Hemsbach. Das wäre alles nicht, wenn Hemsbach nicht wäre. Als man ihn endlich an den Hinrichtungssessel gefesselt und ihm das rote Tuch umgelegt hatte, murmelte Manne Friedrich bei Verbinden der Augen: Gute Nacht, du elende, erbärmliche Welt. Mit dir habe ich nichts mehr zu schaffen. Eine tiefe, atemlose Stille ruht über der Versammlung. Einige grausige Sekunden verrauschen im Strome der Zeit. Manne Friedrichs Lippen bewegen sich. Noch immer scheint er zu beten, mit einem eigentümlichen, entrückten Lächeln. Endlich gibt Stadtdirektor Pfister das verabredete Handzeichen. Es ist genau 12.15 Uhr. Das Richtschwert blitzt in der Sonne. Der Kopf ist gefallen. Der enthauptete Körper wird durch die bereits erwähnte Falltüre in den unter dem Schafott befindlichen Raum geschafft, die blutige Stätte mit Sand bestreut und die Fortsetzung der Exekutionen vorbereitet. Sein letztes, sehr poetisches Lied hat der Räuber Manne Friedrich kurz vor seiner Hinrichtung in eine Wand seines Gefängnisses geritzt. Darin nimmt er zärtlich Abschied von seiner Frau und seinen Kindern. Der Heidelberger Stadtdirektor Ludwig Pfister, dem für dieses Zeugnis tiefer menschlicher Noblesse der Sinn fehlte, ließ es nach Vollendung des Blutgerichts abschreiben und bemerkte dazu: Ich setze dieses kleine Lied hierher, nicht weil ich glaubte, dass es irgendeinen poetischen Wert hätte, sondern als einen für die Erfahrungsseelenkunde merkwürdigen Beweis der Koexistenz der kontrastierendsten Gesinnungen und Gefühle in der Brust eines Raubmörders. Nun hör, mein lieb Kathrinchen, es kommt nun bald die Zeit, die dich, mein schönes Blümchen, von mir in Tränen scheidet. Denk an die früheren Zeiten, die ich schon oft bedacht, die wir in Freud und Leiden oft haben zugebracht. Viel Seufzer tu ich schicken zu dir, geliebtes Kind. Könntest du sie nur erblicken, so wär dein Herz entzündet. Oft fühl in deinen Armen ich in dem Traume mich, empfinde dein Erbarmen und glaub, du tröstest mich. Doch schlag, mein liebes Weibchen, die Trauer aus dem Sinn und denk in größter Freude, dass ich gefangen bin, dass ich dein Gefangener bin.